Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Beute. Mein neuer Klient wollte mich unbedingt in einem Zugabteil treffen. Ich kaufte mir eine Tageskarte und mehrere Zeitschriften. Es war ein trüber Tag und das Zugabteil war praktisch leer. Nur gerade ein graumilierter Mann las Zeitung. Draußen rauschte das Mittelland gleichförmig vorbei und drinnen roch es nach kaltem Zigarrenrauch. Ich fahre für mein Leben gerne im Zug. Seit 20 Jahren besitze ich ein Generalabonnement. Früher konnte ich mir das eigentlich nicht leisten, aber jetzt bin ich alt und kriege fast alles umsonst. Nur meine Zähne kosten mich ein Vermögen und genau darum geht es. Soll ich Ihnen einen billigen Zahnarzt vermitteln oder einem anderen Rentner das Gebiss klauen? Weder noch. Sie sollen mir helfen, ein Vermögen. Weder noch. Einen Schatz. Ich bin aber kurzsichtig und schaufle nicht gerne. Vielleicht sollten Sie es mit Lotto spielen versuchen, Herr Traber. Schauen Sie nur diese Landschaft. Und stellen Sie sich vor, irgendwo an einem Bahngleis liegen 30 Kilo Gold vergraben. Ich stelle mir lieber vor, dass jetzt gerade ein Dutzend Klienten vor meinem Büro stehen mit richtigen Aufträgen. Sie kriegen von mir 10% der Beute. Was für eine Beute! Hören Sie mir überhaupt zu. 30 Kilo Gold, 10% davon für Sie. Und weshalb suchen Sie nicht allein nach dem Gold? Was glauben Sie, habe ich die letzten Jahre getan? Aber es ist sinnlos, wenn man nicht weiß, an welcher Bahnstrecke das Gold vergraben wurde. Sie sagen es. Vielleicht soll ich jetzt die Notbremse ziehen und mich verabschieden. Nein, bleiben Sie. Hören Sie sich die ganze Geschichte an und entscheiden Sie danach. Meinetwegen. Aber wenn Sie mich langweilen, verrechne ich das doppelt. Vor 10 Jahren überfiel ich zusammen mit 2 Komplizen, Braun und Mumenthaler, einen Goldtransport. Wir teilten die Beute auf und trennten uns. Ich versteckte das Gold in einem Lagerschuppen und verkaufte es schließlich an einen Hehler. Braun verschwand mit dem Gold auf Nimmerwiedersehen und Mumenthaler wurde von der Polizei geschnappt, weil er im Suff mit dem Überfall prahlte. Er wanderte in den Knast, verriet uns aber nicht. Vor 2 Wochen starb Mumenthaler. Sein Anteil wurde nie gefunden. Ich weiß aber, dass er vorhatte, das Gold an einem Bahngleis zu vergraben. Ich bin sicher, dass seine Frau weiß, wo das Gold vergraben ist. Vielleicht hat die Witwe es längst ausgegraben. Das glaube ich nicht. Sie will mit der Beute nichts zu tun haben. Und worin besteht meine Aufgabe? Sie reden mit der Witwe und versuchen, aus ihr den Lageplan des Goldes herauszubekommen. Der Rest ergibt sich von selbst. Und weshalb sollte die Witwe mit mir reden? Das ist ihr Bier. Sie müssen es ihr schmackhaft machen. Und wenn ich jetzt die Polizei verständige und Sie verhaften lasse? Dann erschieße ich Sie, ziehe die Notbremse und bin nicht mehr gesehen. Für Leute wie Sie arbeite ich nicht. 10%, halten Sie sich das vor Augen. So, und jetzt steige ich aus und Sie bleiben sitzen. Ich schreibe Ihnen meine Handynummer auf. Sie melden sich, wenn Sie mit der Witwe gesprochen haben. Er ging und ich saß, gelangweilt, noch ein paar Stationen im Zug, blätterte in all den schrecklichen Zeitschriften und hielt zwischendurch nach ein paar Goldbarren Ausschau. Als der Zug wieder in den Heimatbahnhof einfuhr, stieg ich aus und ging zu Fuß zu jenem Haus, in dem die Witwe Mumenthalers lebte. Es war ein baufälliges Haus mit schmutzigen Fenstern und einem muffigen Geruch im Treppenhaus. Frau Mumenthaler lebte in einer winzigen Zweizimmerwohnung. Ich wusste, dass diese Gauner früher oder später auf mich zukommen würden. Klaus haben sie im Gefängnis schmoren lassen. Nie hat sich einer der beiden bei ihm gemeldet, obwohl er dicht gehalten hat bis zum Schluss. Er ist im Knast krank geworden, sterbenskrank. Kannten Sie die Komplizen Ihres Mannes? Ich wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Klaus träumte immer vom großen Coup, der ihn über Nacht reich machte. Aber dieser Überfall hat unser Leben zerstört. Klaus hat getrunken. Und wenn er getrunken hatte, redete er. Es ist nicht gut, wenn man zu viel redet. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen, wo er das Gold vergraben hat? Natürlich hat er das. Aber der Alkohol hat sein Gehirn zerfressen. Er wusste selbst nicht mehr genau, wo er das Gold vergraben hat. Das ist die ganze traurige Wahrheit. Er hat vergessen, wo er das verdammte Gold vergraben hat. Aber er sagte Ihnen, dass es an einem Bahngleis war. Allerdings, Klaus liebte Eisenbahnschienen. Wenn ich mich so umsehe, dann glaube ich, dass Sie den Erlös aus der Beute gut gebrauchen könnten. Das können Sie laut sagen. Mit der Witwenrente komme ich kaum durch. Meine Tochter unterstützt mich, obwohl sie auch nicht viel verdient. Aber mit diesem verdammten Gold will ich nichts zu tun haben. Es hat meinen Klaus ins Grab gebracht. Wenn Sie im Auftrag seiner Komplizen gekommen sind, dann richten Sie den Herren aus, Sie mögen zur Hölle fahren. Aber woher sollte man Sie noch grausam foltern und Sie zusammen mit 10 Sportreportern in eine enge Gondel sperren? In meinem Büro kroch eine Spinne quer über den Schreibtisch, ehe ich sie mit einer Zeitung plattdrückte und auf den Fußboden wischte. Ich versuchte, meinen Klienten zu erreichen und ihm nahezulegen, sich einen anderen Trottel zu suchen. Doch mein Klient ließ das Handy klingeln, ohne den Anruf entgegenzunehmen. Schließlich war ich so deprimiert, dass ich freiwillig ins Polizeipräsidium eilte. Na, Maloney, haben Sie die Bilder vom Mars gesehen? Sieht ein wenig aus wie in Ihrem Büro. Viel Geröll und Staub und weit und breit kein intelligentes Wesen. Dafür haben amerikanische Wissenschaftler jetzt herausgefunden, dass es im Universum mindestens einen Planeten geben muss, auf dem Beamte auf den Bäumen wachsen. Sie gelten dort als Delikatesse, weil sie nach Schweiß riechen, innen hohl sind und nach einer Gefahrenzulage verlangen, wenn man in sie hineinbeißt. Vielleicht haben Sie noch nichts davon gehört, Maloney, aber Besucher müssen bei uns seit einiger Zeit ein Formular ausfüllen, ehe sie mit einem Beamten sprechen dürfen. Leider ist das Formular für Privatdetektive noch nicht gedruckt worden. Ich schicke Ihnen eines zu. Es dürfte aber noch ein paar Jahre dauern, meine Zeit ist kostbar. Uns wurde ein Leichenfund gemeldet. Ein älterer Mann mit einer Schaufel in der Hand. Neben einer Bahnlinie. Haben Sie etwas damit zu tun, Maloney? Gibt es denn keine Leiche in dieser Stadt, die ohne ihr Zutun ins Jenseits wandert? Ich starrte an die staubige Decke des Präsidiums und versuchte mir 30 glänzende Goldbarren vorzustellen, die jemand in meinem Büro aufeinandertürmte. Es war eine hübsche Vorstellung, doch leider tropfte eine Menge Blut auf die Barren. Die Sonne glühte am Horizont, als die Leiche in den Metallsarg gehoben wurde. Der Mann war erschossen worden, als er dabei war, ein Loch zu graben. Neben der Leiche fand die Polizei einen Zettel, der wie ein Lageplan aussah. Hat die Leiche vor einigen Tagen die stickige Luft ihres Büros eingeatmet? Ich kenne den Mann nicht. Das ist auch besser so, Maloney. Der Tote ist nämlich einschlägig bekannt. Braun, Erwin, saß insgesamt 10 Jahre hinter Gittern. Soll vor 10 Jahren bei dem Überfall auf den Goldtransport dabei gewesen sein, konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden. Nach was hat er hier wohl gegraben? Vielleicht war er Angler und suchte nach Würmern. Sie verschweigen mir etwas, Maloney. Egal, wir werden den Täter überführen. Er muss von da hinten geschossen haben. Sieht wie ein Hinterhalt aus. Und da ist noch diese Zeichnung. Er hat hier offenbar nach etwas ganz Bestimmtem gegraben. Da unten ist nichts, Maloney. Unsere Detektoren haben nichts angezeigt. Kein Metall, keine Kiste, wahrscheinlich nicht mal Knochen. Es war an der Zeit, dass mir mein Klient ein paar Fragen beantwortete. Ich verabredete mich mit ihm in einem Intercity. Er trug noch immer den gleichen Anzug und auch sein Gesicht hatte sich kaum verändert, außer dass er jetzt eine Brille trug. Tarnung ist das halbe Verbrechen, sage ich immer. Weshalb tarnen Sie sich nicht? Einen Detektiv sollte man nicht auf Anhieb erkennen, oder? Wenn es sein muss, verwandle ich mich in einen Briefkasten oder einen Walkman, aber das tut hier nichts zur Sache. Braun ist tot. Und ich möchte gerne wissen, ob Sie etwas damit zu tun haben. Ich habe Braun seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht einmal, dass er noch lebt. Er hat offenbar nach dem Goldschatz gegraben. Solche Zufälle sind selten. Sie sagten, dass er einen Lageplan auf sich trug? So ist es. Ich vermute, dass ihm jemand diesen Plan zuschickte und ihn damit in die tödliche Falle lockte. Wer sollte ein Interesse an Brauns Tod haben? Sie zum Beispiel. Ach, das ist doch absurd. Ich habe einen ganz anderen Verdacht. Gegen ein entsprechendes Honorar werde ich mir auch den noch anhören. Ich bezahle Ihnen die Fahrkarte, das genügt fürs Erste. Denken Sie an die 10%. Ich denke Tag und Nacht daran und werde trotzdem nicht glücklich. Was für einen Verdacht haben Sie? Was ist, wenn Mumenthaler gar nicht gestorben ist? Wie sollte er das anstellen? Einen Penner töten. Mumenthalers Frau identifiziert die Leiche und ihr Mann taucht unter. Klingt nicht sehr realistisch. Aber es würde erklären, weshalb seine Witwe kein Interesse daran hat, dass das Gold gefunden wird. Vielleicht wartet sie nur darauf, dass ihr Mann sie anruft, um mit ihr abzuhauen. Reden Sie noch einmal mit der Witwe, wenn sie denn tatsächlich eine ist. Sie lebte noch immer in der muffigen Zweizimmerwohnung. Eine unansehnliche Frau, die sich als ihre Tochter zu erkennen gab, war gerade zu Besuch bei ihr und beklagte sich über die Feuchtigkeit in der Küche, die die Wände modern ließ. Ich wünschte mir ein wenig Feuchtigkeit in ein Glas, doch mein Wunsch wurde nicht erhört. In einer solchen Wohnung sollte man nicht leben. Das ist ungesund. Aber die Stadt tut nichts dagegen. Meine Mutter hat hart gearbeitet und was ist der Dank? Rheuma, Gicht. Und bald auch Ratten. Jetzt übertreibe nicht. Es gibt Menschen, die froh wären, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Du hast etwas Besseres verdient, Mutter. Zum Beispiel 30 Kilo Gold. Mindestens. Karin ist auch dieser Meinung. Wer ist Karin? Karin ist meine Adoptivtochter, eine begabte junge Frau. Ein Komplize ihres Mannes wurde ermordet. Haben Sie schon davon gehört? Das interessiert mich nicht. Mein Mann ist tot und das Gold ist weg. Es gehört mir nicht. Es gehört niemandem. Die Versicherung hat den Verlust für die Bank längst gedeckt. Das Gold würde reichen, um dir eine schöne Wohnung zu kaufen. Im Grünen, das wolltest du doch schon immer, oder? An diesem Gold klebt Blut. Klaus ist daran zerbrochen. Geht, Mutter! Ich hab dir doch gesagt, du sollst endlich diesen scheußlichen Teppich im Schlafzimmer wegschmeißen. Und überhaupt, ich werde die Wohnung einmal richtig entrümpeln. Das wirst du nicht tun. Das ist meine Wohnung, mein Gerümpel. Und das sind meine stinkenden Abfälle und mottenzerfressenen Kleider. Lass mich endlich in Ruhe. Kümmere dich um dein eigenes Leben. Weshalb hast du noch immer keinen Mann und keine Kinder? Ich könnte jederzeit heiraten, Mutter, aber ich will nicht heiraten. Hat dich die Heirat glücklich gemacht? Klaus und ich waren glücklich. Bis zu diesem Überfall, das weißt du genau. Woran ist Ihr Mann eigentlich gestorben? Leberzirrhose, er hat sich zu Tode gesoffen. Und meine Mutter gibt sich Mühe, ihm zu folgen. Alles will sie mir verbieten. Dabei trinke ich nur mäßig Alkohol. Und niemals vor dem Frühstück. Und Zigaretten rauche ich auch nicht mehr. Nur noch zigarillos, 10 Stück am Tag. Und duschen tust du alle 14 Tage? Es mieft in dieser Wohnung. Jetzt ist aber genug. Ich habe keine Tochter großgezogen, um mich von ihr schikanieren und beleidigen zu lassen. Ich meine es doch nur gut, Mutter. Was wollen Sie eigentlich noch hier, Sie elender Schnüffler? Genau, verschwinden Sie! Lassen Sie meine Mutter in Ruhe. Sie hat schon genug durchgemacht im Leben. Kein Wunder bei dieser Tochter! Kein böses Wort gegen meine Tochter. Sie ist zwar keine Schönheit, aber sie hat einen guten Kern. Und sie kann Italienisch. Und sogar kochen kann sie. Vielleicht sollten Sie sie zu einem Nachtessen einladen. Was meinst du? Das sieht auch nicht toll aus. Aber in deinem Alter sollte man nicht mehr so wählerisch sein. Mutter, halt endlich deinen Mund! Ich verließ die nette Familie und ging zurück in mein Büro. Dort wartete bereits mein Klient auf mich. Er sah sich unsicher um und zeigte mir einen Zettel, den ihm jemand zugeschickt hatte. Es war eine Zeichnung, die wie ein Lageplan aussah. Die Hand meines Klienten zitterte, als er mir die Zeichnung unter die Nase hielt. Die Gegend, in der der Goldschatz laut Zeichnung vergraben war, lag nördlich von einem kleinen See, mitten in einer trostlosen Landschaft, die nur aus Äckern und Feldern zu bestehen schien. Eine viel zu heiße Sonne brannte in meinen Nacken und mein Klient trug eine lächerliche alte Waschschüssel mit sich herum, um sich damit vor Schüssen zu schützen. Wahrscheinlich lauert uns der Mörder bereits auf. Weshalb tun Sie nichts? Schauen Sie sich um, verhaften Sie den Kerl. Noch hat er nicht geschossen. Ich werde mich jetzt hinter diesen Baum verstecken und Sie werden graben. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich gebe Ihnen 20% der Beute, wenn Sie für mich Ihr Leben opfern. Hallo, Mörder! Hier ist Traber! Erschießen Sie ihn! Er ist ein Geizhals! es und geht mir auf den Wecker. Oh, seien Sie doch still. Sie vergessen, dass Herr Braun bereits auf dem Gewissen hat. Jetzt bin ich an der Reihe. Das ist die Rache von Mumenthaler. Mumenthaler ist tot, aber seine Witwe lebt. Sie glauben, dass seine Frau mich töten will? Ich glaube gar nichts. Ich warte nur, bis ein Schuss fällt. Danach bin ich schlauer. Nein. Dahinter, da hat sich was bewegt. Sehen Sie doch, da ist ein Mann. Los, beeilen Sie sich, schnappen Sie ihn. Ich drehte mich um und sah, wie sich eine seltsame Gestalt auf uns zubewegte. Der Mann war offenbar kurz zuvor in einen Kuhfladen getreten und roch dementsprechend, als er uns gegenüberstand. Diese Hitze, Maloney, unerträglich. Eigentlich wollte ich heute frei machen, aber ein Kollege ist ausgefallen, weil er sich das Schlüsselbein brach, als er eine Satellitenschüssel richten wollte. Ist vom Balkon gekippt und auf einer Mülltonne gelandet. Apropos Mülltonne, Sie könnten wieder einmal einer ganzen Abfalldeponie Konkurrenz machen. Das ist die Natur, Maloney. In meiner Jugend bin ich einmal in ein Jauchefass gefallen und beinahe umgekommen. Seither kann mich ein Kuhfladen nicht mehr aus der Fassung bringen. Ist das Ihr neuer Klient, Maloney? Weshalb trägt er eine Wäschezube herum? Ich habe gar nicht gewusst, dass es in dieser Gegend eine Klapsmühle hat. Jemand will mich ermorden, hier auf freiem Feld. Das trifft sich aber gut. Uns wurde nämlich ein Mord gemeldet. Hier, direkt bei den Bahngleisen, soll eine Leiche liegen. Legen Sie sich flach auf den Boden, Traber! Die Kugel hat mich gestreift. Ich habe sie gespürt. Sie hat mich gekitzelt. Der Tod hat mich gekitzelt. Das ist außergewöhnlich. Glauben Sie, dass mir jemand die Filmrechte abkauft? Halten Sie den Mund und stellen Sie sich tot. Wenn der Schuss Ihnen galt, sollten Sie sich jetzt nicht mehr rühren. Und wenn der Schuss nicht Ihnen galt, sollten wir uns alle nicht mehr rühren. Da hinten flieht jemand! Das ist eine Frau. Das lässt sich aus dieser Entfernung nicht genau sagen. Präzision in der Aussage ist alles, was man benötigt, um ein schönes Protokoll anzufertigen. Ich schlage vor, dass wir von einer Person reden, die Frauenkleider trägt und die es ganz offensichtlich eilig hat. Ich rannte los und keuchte nach ein paar Metern schon wie ein Lungenkranker auf der Intensivstation. Der Polizist versuchte, mit mir Schritt zu halten, trat aber erneut in einen Kuhfladen und fiel flach auf den schmalen Weg. Als wir eine Weggabelung erreichten, trafen wir auf Frau Mumenthaler, die auf einer Parkbank saß und so tat, als genieße sie die Nachmittagssonne. Neben ihr saß eine junge Frau, die die Unschuld vom Lande spielte. Als sich auch noch Traber näherte, fehlte bloß noch das Lagerfeuer für ein Picknick. Im Namen des biologischen Anbaus, Sie sind verhaftet. Ist es jetzt schon verboten, sich den UV-Strahlen auszusetzen? Das ist doch die Witwe von Mumenthaler. Sie hat auf mich geschossen. Sie war es nicht. Ich habe geschossen. Leider habe ich sie nicht getroffen. Sie? Aber wieso denn? Wer sind Sie? Ich wollte Sie davon abhalten. Das ist Karin, meine Adoptivtochter. Sie ist begabt. Sie hätte etwas machen können aus ihrem Leben. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen, wie dein Leben und das Leben meines Vaters zerstört wurde durch diese Gauner. Schön der Reihe nach. Wer sind Sie? Und in welchem Sternzeichen wurden Sie geboren? Das geht Sie nichts an. Noch nie etwas von Datenschutz gehört? Die Polizei weiß sehr wohl, was Datenschutz bedeutet. Wir schützen alle Daten, die wir über unsere Bürger sammeln. Die Daten nimmt uns keiner weg. Mumenthalers Adoptivtochter wollte die Komplizen ihres Vaters umbringen. Vermutlich aus Rache dafür, dass sie ihren Vater im Stich ließen, als er verhaftet wurde. Mein Vater hat seine Komplizen nie verraten. Und Sie haben es ihm nicht einmal gedankt, diese erbärmlichen Ganoven. Wir hatten vereinbart, dass wir während mindestens 10 Jahren kein Wort miteinander wechseln. Dass Ihr Vater verhaftet wurde, hat er sich selbst zuzuschreiben. Dieser Säufer konnte seinen Mund nicht halten. Ich wünschte, dieser Mann hätte Unrecht. Aber es war so. Dein Vater hat sich alles selber eingebrockt. Er war es, der den Überfall plante. Und er war es, der die Regeln vorgab. Na und? Muss man sich an solch lausige Regeln halten, wenn ein Mensch dabei draufgeht? Wer geht drauf? Und weshalb? Kann mir jemand erklären, weshalb diese junge Dame diesem Fettwanst eine Kugel in den Leib jagen wollte? Ich bin kein Fettwanst. Ich habe mich bloß mit einem Kissen schützen wollen. Und was ist mit dem Gold? Weiß wirklich niemand, wo die Barren vergraben wurden? Was für Gold? Meinen Sie die Goldreserven des Staates, Maloney? Oder das Totengold? Die 30 Kilo Gold, die mein Mann nach dem Überfall vergraben hat. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Er ist verrückt geworden deshalb. Und er hat noch mehr gesoffen, als er aus dem Gefängnis kam. Das musste böse enden. Er ist an den Umständen zerbrochen. Es waren die Umstände, Mutter, die Tragik seines Lebens. Es sind nicht immer die Umstände. Manchmal ist man auch selber schuld. So etwas darfst du nicht sagen, Mutter. Vielleicht sollten wir gemeinsam nach dem Gold suchen. Es ist doch genug für uns alle vergraben. Als Beamter im Staatsdienst ist es mir nicht erlaubt, Löcher zu graben. Es ist mir allerdings erlaubt, sie alle auf der Stelle zu verhaften. Mit Ausnahme von Maloney natürlich, den möchte ich nicht mal einer unserer Gefängniszellen zumuten. Das ist aber mitfühlend. Meine Mutter hat nichts mit dem Mord zu tun. Ich habe Braun erschossen und ich wollte auch Traber erschießen. Es bleibt dabei, Maloney. Wenn wir das Gold finden, kriegen Sie 10%. Wo ist die Schaufel? Wir gruben und stießen nach 3 Stunden auf 10 alte Münzen, die sich als Teil einer alten Kinderpost entpuppten. Traber zeigte sich großzügig und vermachte mir 3 der Münzen, die ich in den nächsten Brunnen schmiss. Die Adoptivtochter von Frau Mumenthaler verliebte sich während des Prozesses in ihren Pflichtverteidiger, einen voluminösen Glatzkopf mit schiefer Nase. Das Gericht erkannte mildernde Umstände und ich träumte ab und zu von Goldbarren, die mir auf den großen Zeh fielen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Beute.